Der Präsident der Zentralbank, der die VJK als Stellvertreter des Vorsitzenden des staatlichen Koordinationskomitees zur Verhütung der Geldwäsche und der finanziellen Terrorbeihilfe, Kim Jong-un, schickte am 13. Juli den Präsidenten der Finanzaktionsgruppe für die Verhütung der Geldwäsche, Juan Manuel Vega Serrano, einen Brief mit folgendem Inhalt. Wir haben den Brief des ehemaligen Präsidenten der Finanzaktionsgruppe für Verhütung der Geldwäsche vom 30. Juni 2016 erhalten und sind sehr enttäuscht davon, dass Ihre Organisation in der Koreafrage die Realität schwer vertritt, nur die Interessen bestimmter Länder vertritt und sich unfair benimmt. Ihre Organisation verleumdete unsere Republik in Bezug auf die Geldwäsche und finanzielle Terrorbeihilfe als einen Staat, der das internationale Finanzsystem gefährde. Diesmal redet sie von der Gefahr der Verbreitung der Massenvernichtungswaffen durch die Republik und versucht damit, ihre sogenannte Gegenmaßnahme zu rechtfertigen, die das Geldgeschäft mit der DVJK absperrt. Das gleicht den Machenschaften der USA dazu, unsere Republik als Geldwäscher, Menschenrechtsverletzer und weitere zu brandmarken und dadurch sie zu isolieren und zu ersticken. Seit 2013 arbeitet die DVJK eng mit ihrer Organisation und leitet aktiv die Schritte für die Erfüllung der internationalen Norm zur Verhütung der Geldwäsche ein, was auch die Organisation positiv gewertet hatte. Gründung des staatlichen Koordinationskomitees der DVJK zur Verhütung der Geldwäsche und der finanziellen Terrorbeihilfe, Annahme des Gesetzes gegen die Geldwäsche und finanzielle Terrorbeihilfe, Beitritt in die Konvention der UNO gegen die grenzüberschreitenden organisatorischen Verbrechen und weitere Maßnahmen sind die Früchte der Anstrengungen der DVJK dafür, in Zusammenarbeit mit ihrer Organisation gemäß der internationalen Norm das System der Republik zur Verhütung der Geldwäsche und der finanziellen Terrorbeihilfe unablässig zu verstärken. Hinsichtlich der Frage der Verbreitung der Massenvernichtungswaffen ist die Aneignung der Kernwaffen durch die DVJK eine legitime Maßnahme zum Schutz der Souveränität und Würde des Landes vor der verrückten Feindschaftspolitik der USA. Die DVJK erfüllt als eine verantwortungsbewusste Atommacht aufrichtig ihre Pflicht zur Verhütung der Massenvernichtungswaffen, einschließlich der Kernwaffen, die sie vor der Völkergemeinschaft trägt. Wenn der Atomwaffenbesitz der DVJK als eine Massenvernichtungswaffenverbreitung gelten würde, entsteht dann die Frage, wie man es betrachten soll, dass die USA weltweit unzählige Kernwaffen stationiert halten und heute noch für deren Modernisierung Gelder in astronomischer Höhe verschwenden. Auf diese Frage soll die Organisation antworten können und müssen. Ausgehend von ihrem konsequenten Standpunkt gegen die Geldwäsche und die finanzielle Unterstützung des Terrors und der Massenvernichtungswaffenverbreitung wird unsere Republik mit ihrer Organisation zwar weiterhin zusammenarbeiten, aber wenn ihre Organisation ununterbrochen als Handlanger der USA und einiger einzelnen Länder missbraucht wird, so wird sich die Republik es gezwungen sehen, die Beziehungen mit der Organisation zu überprüfen.